Ich bin halb erfroren draußen hier, aber du lässt mich nicht rein. Sausen in den Ohren, ich höre nur Nein. Das ist mir wirklich ganz egal, sag ich dir jedes Mal. Alles, was Mama ist, lange vorbei. Jetzt alleine.